nochmal. Das Drehbuch wirkt unfertig. Diese Westen sind wirklich nett. Platz 5. Nurse von Douglas Arne Okorski, 2013. Hat dich deine Frau auch schon mal gefesselt, Larry? Nein. Mit dieser Krankenschwester ist nicht zu spaßen. Au! Hast du mich gebissen? Ist nur eine kleine Schnittwunde an deiner Oberschenkelarterie. Eine Femme fatale mit Medizinkenntnissen, die untreue Männer verführt und ermordet. A bitch, sozusagen. Sie hat etwas mit einer Spritze injiziert. Man nehme sich in Acht, wenn Paz de la Huerta die schwarzen Lederhandschuhe anzieht und, alternativ zur weißen Schwesterntracht, den schwarzen Ledermantel mit Gürtel. Vor ein paar Jahren ein Bahnhofskinofilm, zu amoralisch, zu sehr Splatter, zu viel Blut, zu groß die Nähe zu pornografischen Fetischbildern. Doch gleichzeitig poolt Nurse die schmutzige, verborgene Seite aller Krankenhausserien und Filme heraus. Amoralisches Begehren ist hier nicht unter filmische Beruhigungsmittel gesetzt. Und diese lederbehandschuhten, schlanken Hände. Ja. So ein Luder. Ihr Warriors seid gut. Platz 4. Wirklich gut. The Warriors von Walter Hill, 1979. Ein Stadtwestern aus einem New York Ende der 1970er Jahre, in denen es im Big Apple noch dreckig und gefährlich zuging. Gesetzloses Land der Banden. Okay, und was machen wir jetzt? Wir fahren zurück. Walter Hills Kriegermitglieder der Gang Warriors versuchen, lebend von der Bronx in ihr Heimatrevier auf Coney Island zu kommen. Wie sollen wir denn das anstellen? Dieses verfluchte Coney Island muss 50 oder 100 Meilen von hier weg sein. Wir haben keine andere Wahl. Mit der U-Bahn oder zu Fuß. Scheiße, und wir haben keine Waffen mit. Der blonde, häufig schweißnasse Oberkörper von Michael Beck, James Remar und den anderen Warriors ist spärlich bekleidet mit einer Lederweste mit aufgemalten Stammessymbolen. Also hier kein Lack- und Lederfetisch-Style, sondern urtümliches Indianer-Outfit. Deswegen nicht schwarz, sondern rotbraun. Aber sehr, sehr männlich. Sehr, sehr sexy. Nur, warum? Also wenn wir getrennt werden, treffen wir uns auf dem Bahnsteig vom Union Square. Da müssen wir umsteigen, klar? Warum haben die Stadtkrieger mit ihren Lederwesten und Hosen auf ihrer lebensgefährlichen Reise durch New York nicht einfach ein Taxi genommen? Fragte seinerzeit ein gemeiner Kritiker. Platz 3. Cruising von William Friedkin, 1980. Zeichen einer Parallelwelt. Schwarze Lederjacke, Uniformmütze aus Leder, schwarz. Al Pacino als heterosexueller Undercover-Cop, der einen Mord in der Lederszene aufklären soll. Aber mit jeder Nacht im schwulen Club weiß er weniger, wohin sein eigenes Begehren treibt. Nancy, was ich jetzt tue, geht nicht spurlos an mir vorüber. Schon während der Dreharbeiten in New Yorker schwulen Clubs bekam Regisseur Friedkin Ärger, weil die Gay-Community Angst hatte, zu schlecht wegzukommen. Aber die ambivalente Faszination für diese obsessive Lack- und Lederwelt, in die er gerät, spielt Al Pacino eindrucksvoll. Platz 2. Der Nachtportier von Liliana Cavani, 1974. Ein unmoralischer Film, meinte die italienische Staatsanwaltschaft und verbot Cavanis düsteres Werk. Luchino Visconti und andere Regisseure protestierten. Die Zensur wurde aufgehoben. Dirk Bogart, Ex-SS-Offizier als Nachtportier in einem Wiener Hotel. Charlotte Rampling als ehemalige KZ-Gefangene, die mit ihrem Peiniger eine sadomasochistische Beziehung entwickelte, die sie nun, 12 Jahre nach dem Krieg, mit ihm fortführt. In dieser quälenden, verstörenden Geschichte sind die schwarzen Ledermäntel im SS-Outfit die historischen und natürlich filmischen Zeichen einer uneingeschränkten, gnadenlosen Macht, die sich auch in die sexuellen Beziehungen eingelagert hat. Na endlich. Platz 1. Willkommen, Neo. Matrix von den Wachowski-Geschwistern, 1999. Hier wird das Lack- und Lederoutfit wieder modisch bereinigt und der Kinokinetik angepasst. Es treffen Jesus-Welten- und Menschenretter-Metapher auf schwarze Sonnenbrillen, Lack- und Lederhosen wie Mäntel. Die machen sich bei Keanu Reeves und Carrie Ann Moss ausgesprochen gut. Wenn Neo, der Erlöser, sich mit den künstlichen Intelligenzen in Menschengestalt in Kampfkunstmanier prügelt oder einer Kugel ausweicht, vollführt der Ledermantel dabei eine unfassbar perfekte Wellenbewegung. Zwischendurch dann obsiegt die Herzensliebe über die Ledercoolness, wenn Trinity Neo mit einem Kuss ins Leben zurückholt. Da tragen beide dann dicke, grob gewebte Baumwolle. Aber keine Sorge, ganz am Ende fliegt Neo, alias Keanu Reeves, wie ein Starfighter in schwarzem Lederoutfit sowas von in die Luft. Sehr, sehr cool. Was das hier bedeutet, außer dass es stylisch ist, tja. Oh, Ich glaube, meine Zeit hier ist um.